Danke. Rechtsanwalt Professor Azzola. Die Erklärung meiner Mandantin zur Sache hat ergeben, dass, selbst wenn man die Anklageschrift in allen Punkten als bewiesen annehmen dürfte, hieraus nichts anderes als ein Freispruch folgen kann. Weil die in der Anklageschrift bezeichneten Taten im Kriege nicht strafbare Handlungen sind. Die Angeklagten befanden sich im Kriegszustand. Zunächst sind die Gegner zu bezeichnen. Auf der einen Seite der Imperialismus des internationalen Kapitals und seine Agenten. Auf der anderen Seite die den proletarischen Internationalismus praktizierenden Befreiungsbewegungen. Die Gefangenen befanden sich nach ihrer eigenen Erklärung im Kriegszustand mit den imperialistischen Kräften des Kapitals auf dem Boden der BRD als Verbündete solcher Befreiungsbewegungen, insbesondere der FNL in Vietnam, der Neo-Lao Haksat in Laos, der Funk Kambodschas, der Frelimo in Mosambik, der PAIGC in Guinea-Bissau, der PLO und der IRA. Darum wurden sie auch von der Regierung der BRD und dem reaktionären Teil der Öffentlichkeit dieser Gesellschaft zu Staatsfeinden Nummer 1 erklärt und mit allen zur Verfügung stehenden militärischen und quasi-militärischen Mitteln bekämpft. Da die angeklagten Kriegsgefangenen selbst dann freigesprochen werden müssten, wenn die ihnen zur Last gelegten Taten als bewiesen anzusehen wären, bedarf es keiner weiteren Beweisaufnahme, die insoweit nur einer Prozessverschleppung dienen könnte. Es wird daher beantragt, die ergangenen Beweisbeschlüsse, soweit die Beweisaufnahme noch nicht durchgeführt worden ist, als rechtlich irrelevant aufzuheben, die Beweisaufnahme abzuschließen und die Gefangenen unverzüglich in Kriegsgefangenschaft zu überführen. Gelächter auf der Bank der Bundesanwaltschaft. Bitte ums Wort. Herr Rechtsanwalt Schilly. Nehme an, dass im Protokoll verzeichnet ist, Gelächter bei der Bundesanwaltschaft. Sie können nicht voraus annehmen, was das Protokoll erst verzeichnen wird. Das ist ja, ich ja habe nicht ja das Stoff hier mal im Protokoll nachgelesen. Durch Ihre Ausführungen ist jetzt zumindest in dem Wortprotokoll oder in dem Tonbandprotokoll darauf hingewiesen. Die Angeklagte Enslin verlässt um 9.55 Uhr den Sitzungssaal. Gut. Dann, glaube ich, können wir jetzt den Zeugen nehmen zu dem Antrag gerne. Von Herrn Professor Azzola. Bundesanwalt Dr. Wunder. Ich glaube, es ist zweckmäßig und richtig, auf das eben Ausgeführte sofort zu antworten und nicht erst später. Der Angeklagte Bader verlässt um 10 Uhr den Sitzungssaal. Das uns bindende geltende Recht gibt keinen Raum für Denkgebilde und Wunschträume, wie sie eben dargestellt worden sind. Damit erüben sich alle weiteren Ausführungen. In unserem Lande werden Morde als das verfolgt, was sie sind. Wir leben in Frieden und nicht in einem den Angeklagten vorschwebenden Kriegszustand. Diesen Frieden zu erhalten, ist auch unsere Aufgabe als Angehörige der Justiz. Im Übrigen aber insbesondere auch all derjenigen, die einen Eid auf diese Verfassung geleistet haben. Die Angeklagte Meinhof verlässt um 10 Uhr den Sitzungssaal. Es gibt keinen straffreien Raum, in dem ein durch quasi Kriegszustand gerechtfertigtes Töten erlaubt wäre. Es kann und wird dies in unserem Rechtszustand nicht geben. Das Widerstandsrecht in diesem Zusammenhang anzuführen, ist meiner Auffassung nach fast beleidigend für all diejenigen, die im Dritten Reich zulässigen Widerstand geleistet haben, leisten mussten und dankenswerterweise geleistet haben. Ich bitte, den Antrag zurückzuweisen. Fortsetzung der Hauptverhandlung am Dienstag, den 4. Mai 1976 um 16.56 Uhr, 106. Verhandlungstag. Band 530. Hören Sie doch mal auf zu grinsen. Wir glauben, dass Sie den Prozess... Ich verwarne Sie, noch eine solche Bemerkung und auch Sie werden keine weitere Gelegenheit mehr haben. Das heißt, die zentrale strategische Funktion der Bundesrepublik als ökonomisches, politisches und militärisches Subzentrum des amerikanischen Imperialismus hier entwickelt an seiner Funktion erstens für die offene Aggression gegen die Völker der Dritten Welt, konkret an Vietnam, und zweitens die verdeckte Aggression gegen die Staaten der westeuropäischen Peripherie. Aber juristische Kategorisierungen sind nur kodifizierter Ausdruck realer Machtverhältnisse. Die Anträge der Verteidigung werden also, wie sich das in ihrer ganzen Geste schon andeutet, unmittelbar natürlich hilflos sein. Und wir stellen das hier nur noch mal fest. Sie genau ist es, die die monströse Unwirklichkeit des Projekts dieser Staatsschutzküche definiert, wie sie hier seit 12 Monaten tagt. Tatsächlich hat gegenüber der verdeckten Konzeption dieses Verfahrens ein faschistischer Militärgerichtsprozess wenigstens die Würde der Eindeutigkeit einer Maßnahme, die sich zu ihren Mitteln bekennen kann. Ja. Wenn uns an der Aktion der RAF 72... Darf ich fragen, gilt dasselbe für Frau Enslin, dass noch eine kurze Erklärung gewünscht wird, bitte. Wenn uns an der Aktion der RAF 72 etwas bedrückt, dann das Missverhältnis zwischen unserem Kopf und unseren Händen und den B-52. Der Angeklagte Bader verlässt um 17.08 Uhr den Sitzungssaal. Hier nochmal einfach. Wir sind auch verantwortlich für die Angriffe auf das CIA-Hauptquartier und das Hauptquartier des 5. US-Korps in Frankfurt am Main und auf das US-Hauptquartier in Heidelberg. Insofern wir in der RAF seit 70 organisiert waren, in ihr gekämpft haben und am Prozess der Konzeption ihrer Politik und Struktur beteiligt waren. Insofern sind wir sicher auch verantwortlich für Aktionen von Kommandos, zum Beispiel gegen das Springer-Hochhaus, deren Konzeption wir nicht zustimmen und die wir in ihrem Ablauf abgelehnt haben. Zu erwägen ist nicht ein Widerstandsrecht in der Bundesrepublik, wie es hier nicht um Rechte geht, sondern was die Politik der RAF ausdrückt, ist das Bewusstsein der Pflicht zum Widerstand in der Bundesrepublik. Und das exakt war 2 Tage lang der Inhalt unserer Erklärung zur Sache, wie das heißt. So, ich glaube, jetzt sind alle Erklärungen abgegeben. Ich gehe davon aus, dass die Anträge, wie angekündigt, schriftlich den Herrn Protokollführern übergeben worden sind. Vielen Dank. Die Angeklagten Enslin und Raspe verlassen um 17.11 Uhr den Sitzungssaal. Der vom Oberlandesgericht Stuttgart eingesetzte Richter Theodor Prinzing wird im Laufe des Prozesses wegen Befangenheit von dem beisitzenden Richter Eberhard Voth abgelöst. Am 28. April 1977 verkündet Eberhard Voth das Urteil gegen die drei Angeklagten, lebenslänglich. Sie hören sich das Urteil nicht an. Auch die Wahlverteidiger betreten den Gerichtssaal nicht mehr, seit bekannt ist, dass Gespräche mit ihren Mandanten in Stammheim abgehört wurden. Zu einer Revision kommt es nicht. In der Nacht der Befreiung der Geiseln von Mogadischu am Dienstag, den 18. Oktober 1977, bringen sich Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe in ihren Zellen um. 30 Jahre nach Stammheim möchte ich die wenigen Minuten, die wir noch haben, es sind 3, meine Gesprächspartner fragen, ob jetzt das alles nur noch eine Sache der Aufarbeitung durch Historiker ist oder ob es noch unerledigte Aufgaben für Politik und Gesellschaft gibt. Und ob es auch einen Beitrag der Täter noch gäbe, Herr von Plotnitz. Also die ganze Debatte zeigt ja, und das ist auch meine Überzeugung, im Wesentlichen ist es ein Fall jetzt für die Rechtsgeschichte und für die Zeithistoriker. Aber ich habe ja vorhin schon gesagt, bestimmte Dinge kann man schon lernen. Also zu den guten Nachrichten gehört ja, dass dieser Antrag die Kriegsgefangenschaft betreffen, das war auch alles lange nach meiner Zeit, dass den niemand ernsthaft aufgegriffen hat. Das wäre eine Katastrophe, das hätte am Ende wäre ja die Forderung nach Guantanamo gewesen, die da hätte erfüllt werden können und müssen. Mhm. Und insofern ist das gut. Aber das ist überhaupt, dass jemand auf den Gedanken kommt, in so einem Prozess so einen Antrag zu stellen, das hat natürlich was damit zu tun, dass er selbst die Erfahrung gemacht hat, ich bin offensichtlich jemand, für den der traditionelle Strafprozess nicht geeignet ist. Da braucht man Sondergesetze, Sonderregelungen etc. pp. Und das sollte auch in Zukunft verhindert werden. Herr Voth, ganz kurz. Ich meine, diese ganze Erklärung, besonders der Frau Inzlin, haben ja deutlich gezeigt, was soll denn ein Gericht tun? Ein Gericht hat eine Anklageschrift. In der Anklageschrift steht, es werden den Angeklagten so und so viel Morde, Totschläge, Körperverletzungen vorgeworfen. Und das hat das Gericht in der Hauptverhandlung zu klären. Und dieses ganze Gerede von der ganzen Welt, was soll's? Das hilft mir nichts, um aufzuklären, ob diese Taten begangen wurden und ob sie von den Angeklagten begangen wurden. Das ist doch die Frage. Und alles andere ist im Grunde ja nur eine Ablenkungsmanöver, ein Versuch, die Sache irgendwie eben aus dem Verhandlungssaal, aus dem Strafprozess zu bringen. Das können wir jetzt für die Strafprozesse. Natürlich, Motiv. Die Motive, aber erst muss die Tat festgestellt sein, und dann bei der Strafzumessung. Ein kurzes Wort noch von Klaus Jünschke, es tut mir leid, aber die Zeit ist ständig unser Problem. Verschiedentlich erklärt, dass ich die Geschichte der RAF für einen historischen Irrtum gehalten habe, dass wir den bewaffneten Kampf versucht haben, aber die Gesellschaft, unsere Gesellschaft muss sich doch Rechenschaft darüber ablegen, dass auf dieser Welt seit Jahrzehnten, seit Franz Fanon vom kalten Völkermord in der Dritten Welt sprach, jährlich 50 Millionen Menschen an Hunger und leicht heilbaren Krankheiten sterben. Und was die RAF getan hat, hat das nicht geändert. Aber diejenigen, die die RAF kritisieren und diejenigen, die in unserer Gesellschaft politisch bewusst sind, müssen sich dazu verhalten. Und wir haben keine Vermittlung für dieses Geschehen. Als wir Studenten waren, hätten wir in der damaligen Zeit sofort mit Zehntausenden demonstriert, wenn wir gehört hätten, dass im Mittelmeer Schwarzafrikaner zu Hunderten ertrinken, weil sie Europa zu erreichen versuchen. Und heute geschieht das. Es ertrinken über Zehntausende von Menschen, die Europa zu erreichen versuchen. Und wir haben eine soziale Distanz zu diesem Geschehen und keinen Protest. WDR 5.